von der Time Bomb 2002 hier in Mannheim auf dem Maimarkt-Gelände. Ich sag ja, ich ziehe mir einen DJ jetzt nach dem anderen direkt mal hier ans Mikrofon. Er hat vorhin schon aufgelegt, ihr habt ihn live gehört auf Sunshine Live. W.J. Henze habe ich jetzt rechts neben mir sitzen. Für alle, die in den Spiegel gucken, links. Wie geht's dir? Hervorragend, vielen Dank. Hat dir Spaß gemacht, vorhin aufzulegen, ja? Ja. Also, wie war dein Eindruck? Also, ich hatte den Eindruck, dass es heute, also im Vergleich zum letzten Jahr, oder überhaupt, dass es richtig früh voll war und richtig gute Party schon am Start war. Letztes Jahr habe ich erst um 2 aufgelegt und da weiß ich nicht, wie früh es voll gewesen ist. Aber heute, ich habe um 9 Uhr angefangen, ja, und so um 9:30 war es schon eigentlich ziemlich voll. Also, hat mich auch gewundert. Und ich habe auch gesehen, also die Leute kommen ja von überall in Europa her. Also ich habe Busse aus Slowenien gesehen, aus Schweden, aus Holland, überall. Und die scheinen ja wirklich, also deinen Namen schon zu kennen. Die sind bestimmt alle wegen mir gekommen. Nein, ich weiß nicht. Also, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ob die alle wegen mir gekommen sind, glaube ich eigentlich nicht. Also einige kennen den Namen bestimmt, aber alle weiß ich nicht. Vielleicht. Beschreib mal deinen Style für alle, die jetzt nicht unbedingt wissen, was du eigentlich machst. Mein Style zu beschreiben. Es ist immer einfacher, wenn man jemand anderen fragt, den Style zu beschreiben. Mein Style, perkussive Arschwackelmusik, sag ich. Also ich mag nicht dieses Bum, Bum, Bum, vier Viertel und los geht's, sondern es muss auch was für die Hüfte dabei sein. Also so richtig so geil zum Tanzen, dass die Frauen sich auch bewegen, ja? Genau, die Frauen sollen sich auch bewegen. Das ist genau mein Motto. Okay, sag mal, du bist ziemlich viel unterwegs, hier auf der Time Bomb zum Beispiel. Wo sieht man dich noch dieses Jahr? Dieses Jahr? Oh je. Nächste Woche bin ich in Straßburg, übernächste Woche bin ich in Istanbul. Überall. Also ich weiß gar nicht jetzt so große Events. Ich habe meinen Plan leider nicht dabei, aber ich bin irgendwie jede Woche unterwegs. Durch Deutschland. Wenn du jetzt mal nicht auflegen tust, was machst du dann sonst? Du produzierst auch einiges. Also ich habe selber ein paar von deinen Scheiben in meinem Regal stehen. Ja, yeah, schön. Ja, ich produziere eigentlich täglich. Also was heißt ich produziere? Ich bin jeden Tag im Studio und das DJ-Ding und das Studio-Ding, das läuft so miteinander, weil wenn du halt auflegst und deine eigenen Platten spielst oder auch andere Sachen zusammen mixt, dann kommt immer mal eine neue Idee raus, die dann gleich wieder verbraten wird. Ja, man bekommt ja dann auch als DJ direkt mit, was wollen die Leute hören oder was könnte die Leute richtig zum Abfeiern bewegen. Was könnte funktionieren? Also ich meine, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwas schon da gewesen ist, nochmal zu kopieren und dann zu sagen, okay, super, es funktioniert, sondern schon versuchen, irgendwie was Neues zu machen, aber dennoch was Funktionelles. Okay, was ist denn von dir jetzt als nächstes zu erwarten? Welche Releases wirst du haben und wo kommt man an die Releases ran? Wo man an die Releases rankommt, das ist von Ort zu Ort verschieden, das weiß ich nicht. Was demnächst alles kommt? Ja, es kommt jetzt erstmal das Album von Frank Lorber, da habe ich ein bisschen mitgewirkt. Dann kommt jetzt noch eine neue Mix-CD auf Federation of Drums. Die kommt jetzt in 3 Wochen. Also jetzt auf jeden Fall. Also Ende April, Anfang Mai. Anfang Mai. Ich glaube, die kommt 8. Mai, wird die released. Neue Mix-CD, so ja, ungefähr wie heute Abend, also geht schon ziemlich ab. Maxis, jeden Monat kommt jetzt eine neue Gecko raus, nächste Woche. Und erst kommt total viel Zeug raus. Neues Album von Tony Rios ist in Planung. Also man kann die Scheiben aber auch wirklich ganz normal kaufen, weil es gibt Releases, also ich habe selber ein paar von daheim, also die kann man wirklich in keinen Plattenladen kaufen, nichts, die hat man nur bemustert bekommen, aber man kann sie schon kaufen oder auch in CD-Läden dann. Also bemustern tue ich eigentlich überhaupt nicht, ich sollte dir vielleicht mal ein paar Platten schicken, da könntest du auch mal welche von mir spielen. Also ich mache gar keine Bemusterung, sondern es geht eigentlich nur über den Verkauf, also bis zum gewissen Ding natürlich, ich mache meistens jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viele Stückzahlen, dass halt irgendwie die ganze Welt die hat, sondern ein gewisses Budget ist einfach da und wenn die weg sind, sind sie weg. Also dann sollen die Leute lieber die neuen Sachen kaufen, als ewig lang an so einem alten Ding dann zu hängen. Ja, du hast es gerade erwähnt, also von wegen neue Sachen kaufen. Ich meine, das Geschäft ist ja auch ziemlich geschädigt durch die ganzen Runterladerei aus dem Internet und Raubkopien. Merkst du davon was? Der Markt ist im Moment schwierig. Das hängt auch damit zusammen, schätze ich mal, dass das Geld von den Leuten nicht mehr so in der Tasche ist wie früher. Ich meine, jetzt gerade die Umstellung ist alles ein bisschen teurer geworden, wenn man abends weggeht. Ich meine, verstehe ich schon, wenn dann einer sagt, okay, ich gehe lieber abends auf eine Party, die jetzt auch dementsprechend wie heute Abend einiges kostet. Aber man hat im Endeffekt mehr davon, als wenn man sich 2, 3 Maxis kauft. Hast du eine eigene Webseite? Eigentlich nicht, nein. Die ist schon seit Jahren under construction. Aber da passiert irgendwie leider nichts. Oder wie kann man dich sonst mal erreichen, wenn man was über dich erfahren will? Oh. Jetzt habe ich dich erwischt. Das ist eine gute Frage. Am besten sollen die Leute eine E-Mail an dich schicken. Robert oder so, genau. Schick eine E-Mail an mich und ich leite es dann weiter. Genau. Alles klar, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die Zukunft und viel Spaß in diesem Sommer. Dankeschön.

schon live auf der Time Warp 2002 auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Ich habe den nächsten DJ bei uns hier in sozusagen im Interviewraum und ich würde sagen, der soll sich einfach mal selber vorstellen. Guten Morgen, hier ist der Thomas P. Heckmann, die Knarzmaschine aus Mainz. Also du hast ja gar nicht so weit gehabt eigentlich hier nach Mannheim, oder? Stunde schon, aber es war okay. Hast du Probleme gehabt, irgendwelche Kontrollen hier auf dem Weg? Weil ich habe schon gehört, dass einige Leute öfters mal kontrolliert wurden auf dem Weg hierher. Wir sind so früh hergefahren, da ging es noch. Und ich meine, wer hier mit dem Auto hinfährt und Truffe ist oder Zeug dabei hat, ist selbst dran schuld. Da hast du recht. Also ich bin sowieso der Meinung, die Musik ist die einzige Droge, die wir brauchen, oder? Ja. War einfach ganz schnell ja gesagt. So, also du bist ja auch ziemlich ein sehr beschäftigter Mann. Was ist aktuell von dir am Start? Also es kommt noch City Spider jetzt zum 100.000. Mal, aber jetzt mal endlich mal richtig. Die haben Fettamin wieder raus mit meinem Remix und so. Es gibt halt auf einem Label Wavescape ein paar neue Sachen. Auf Subwave gibt es eine neue. Es gibt da auch einen neuen Label von Schuhmacher aus England. TSX heißt es, die zweite ist von mir. Gibt's eine neue und ich bin halt jedes Wochenende unterwegs als DJ. Heute Abend spiele ich mal live und so. Geht also einiges. Wo sieht man dich die nächste Zeit live? Also live bin ich jetzt erstmal nur hier. Dann wieder auf der Love Parade, dann Nature One, Liberty One und ansonsten halt immer als DJ. Also bei den ganzen großen Partys bist du auch zu sehen. Okay, was du also sozusagen am Start hast, hast du ja gerade eben schon gesagt. Gibt's eine Webseite von dir, wo man praktisch ein bisschen was über dich nachlesen kann? Es gibt die Webseite, die heißt vapescape.de. Da gibt es halt einen Shop auch, kann man T-Shirts kaufen, Platten kaufen. Gibt es halt ein bisschen Info, Diskografien, Bilder, bla bla bla, alles mögliche Infos und sowas. Und ja, lustige Seite auf jeden Fall. Wie gefällt dir die Time Warp bisher? Es ist meine fünfte Time Warp oder vierte Time Warp. Ich war auf den ersten beiden noch dabei und ist halt ein richtiges großes Event. Ich finde es ein bisschen zu viel und früher war es besser am Anfang, so war ein bisschen mehr in der Community, mittlerweile ist es halt ein bisschen zu viel, aber ist halt cool, es sind die besten Leute, die es halt im Moment halt gibt da, Party ist gut, alle Floors sind voll, ist okay. Also ich hatte heute auch den Eindruck, dass es schneller voll war und dass mehr Party-People schon am Anfang an da waren, weil letztes Jahr war ein bisschen später, hatte ich so das Gefühl. Hast du auch so den Eindruck gehabt? Letztes Jahr war ich nicht hier, das war vorletztes Jahr hier und letztes Jahr war es halt, war ich nicht hier, wie gesagt. Dieses Jahr ist halt so, ich meine, wenn die Leute halt irgendwie 6 oder 50, 80 Mark Eintritt fahren müssen oder 30, 40 Euro, kommen die auch früh, um alles mitzubekommen. Und ich finde es halt ein bisschen komisch, dass halt die zwei riesen Techno-Floors mit, was weiß ich, 10, 15 Artists irgendwie gleichzeitig irgendwie auflegen. Finde ich ein bisschen doof irgendwo für die Artists auch selber und so, aber es ist halt eine große Veranstaltung, von daher muss es halt funktionieren. Ja, vielleicht machen die Jungs das ja mal dann über ein Wochenende so. Nature One ist ja auch eine gute Sache bei Nature One. Nature One ist immer so, dass halt irgendwie, da sind die Sachen getrennt. Da ist halt ein Techno-Zelt, da ist halt ein Transler-Ding halt, Outfloor, da ist halt irgendwie Breakbeat, House, alles. Hardcore habe ich sogar dort gesehen. Und vor allem ist halt saugut organisiert, Nature One jedes Jahr. Und die Jungs, die Mädels, die Jungs, die das alles machen, die sind halt super fit auch. Und ich meine, Nature One ist ein riesen Teil, auch Liberty One bin ich auch dieses Jahr dabei. Ist halt schon cool, weil die machen halt, obwohl es so groß ist, läuft alles relativ rund und so, ist echt okay. Alles klar, dann wünsche ich dir heute auf jeden Fall noch viel Spaß hier und viel Glück für den Sommer, ja? Dankeschön, gleichfalls. Let me tell you why you're here.